Victor. Je weiter ich gehe, desto weniger komme ich voran. Je näher ich dem Berg der Toten komme, desto mehr beginne ich, mich aufzulösen. Victor, ich bin's, Katja. Katja, hörst du? Ich werde langsam zu einem undefinierbaren Etwas. Ist es das, was dort oben geschehen ist? Sind alle wahnsinnig geworden? Victor, sieh mich an, bitte. Verdammte Scheiße. Djatlov-Pass. Ich bin immer noch am Djatlov-Pass. Das Djatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 9. Epilog. Sibirien, Vorkuta, 1951. Die Surutaya Baba. Ja, die goldene Frau. Dann gibt es sie also wirklich. Sascha behauptet, er hat sie mit eigenen Augen gesehen. Ja, wenn ich's doch sage. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Sie haben 3 Männer gebraucht, um sie auf den Schlitten zu hieven. Und sie ist aus purem Gold, sagst du? Aus purem Gold? Aus purem Gold. Mannsgroß. So war ich hier sitze. Und? Ist er ihnen gefolgt? Ja, bist du ihnen nun gefolgt oder nicht? Ja. Nein. Ich... Jetzt bist du mir aber auf den Leim gegangen, was? Die goldene Frau. So ein Quatsch. Er hat gemerkt, dass er sich verplappert hat und dann behauptet, dass er mir nur eine Räuberpistole aufbinden wollte. Aber ich habe es in seinen Augen gesehen. Er hat nicht gelogen. Dort war nichts als Angst. Wem vertraut er? Man sagt, dass er immer mit diesem Nikolai Solotarjow herumhängt. Wir werden uns die beiden zur Brust nehmen. Heute Nacht. Ich sammle Fakten, doch nichts ergibt einen Sinn. Das Puzzle passt einfach nicht zusammen. Lass mich einfach zurück, Nikolai. Ohne mich kannst du es schaffen. Ich lass dich hier nicht sterben. Nicht nach dem, was wir zusammen im Gulag durchgemacht haben. Jetzt bist nur noch du übrig. Deine Tätowierung. Du bist der Einzige, der die goldene Frau... Die werden nicht aufhören, dich zu jagen. Koks topo monota. Soyesho. Ito. Ito. Johann sagt, sie sollen das essen, wenn die Dunkelheit kommt. Was ist das? Mukhamur. Mukhamur. Mukhamur. Fliegepilze. Wir nehmen sie, um in die Zukunft zu sehen. Oder in die Vergangenheit. Aber es ist gefährlich. Manche bleiben für immer in der Zeit gefangen. Mnota, Ito, Ito, Mukhamur. Juwan hat gesagt, die Pilze, sie werden mir zeigen, was damals wirklich passiert ist. Nördlicher Ural, 1959. Der Berg der Toten. Hey, Simeon, was machst du? Warum ziehst du dich an? Ich muss mal kurz austreten. Oh, viel Spaß. Es sind 30 Grad minus. Da Körper gefriert dir die Pisse, bevor sie auf den Boden trifft. Nikolai! Nikolai! Wester! Zeigt euch! Du weißt doch, wer wir sind. Rotbart. Scheiße! Deine Tätowierung, die Katzen. Ich hätte es wissen müssen. Hast du wirklich gedacht, wir würden dich nicht finden? Onkel Vanya. Siehst du das? Ein Stern. Du bist... Ganz richtig. Auf der anderen Schulter ist noch einer. Hast du geglaubt, die Diebe kommen nicht an dich heran? Unser Arm ist lang und er reicht weit. Ivanov. Pjotr. Onkel Vanya. Ich kann euch sehen. Jetzt zeig uns deine Scheiß-Tätowierungen. Ihr wollt meine Tätowierungen sehen? Bitte! Daya Mususaya Gena? G plus S plus P gleich D? Was soll die Scheiße? Nikolai. Die Tätowierungen. Deshalb mussten sie sterben. Der Lageplan ist kodiert. Ohne mich findet ihr die goldene Frau nie. Wir werden sehen, wenn deine Füße erst im Feuer liegen. Los jetzt, zurück zum Zelt. Das sind doch fast noch Kinder. Sie haben nichts damit zu tun. Du hast sie damit reingezogen. Wie war der Plan? Sollten sie dir helfen, die Baba wegzuschaffen? Ja. Ich bin ganz ruhig. Ich habe keine Angst. Hey, ihr da drin! Rauskommen! Was zum Teufel? Rotbart, was machst du hier? Au! Halt die Schnauze! Und jetzt raus, alle! Ich stecke mir Schnee in den Mund, damit sie meinen Atem nicht sehen. Semyon, wer sind die? Was wollen die? Rotbart! Bewegt eure Ärsche! Ihr tut besser, was er sagt. Ich lasse sie näher an mich herankommen. Ich kann sie fast berühren. Hey, von Anziehen war nicht die Rede. Das könnt ihr nicht machen. Wir werden erfrieren. Nicht, wenn Nikolai rechtzeitig auspackt. Entweder das oder wir erschießen euch gleich. Nikolai? Wieso nennt er dich Nikolai, Semyon? Ich schließe die Augen. Ich bewege mich nicht. Und jetzt setzt euch in Bewegung. Den Hang runter. Macht schon. Den Teufel werden wir... Au! Hör auf, Rotbart. Du schlägst ihn ja tot. Juri! Los jetzt, lauf! Dabei! Los! Ich bin wie ein Stein. Alle haben sie gelogen. So hat er ihn Nikolai genannt. Was wollen die von ihm? Mir ist so kalt. Wir ziehen sie hin. Lass uns ins Zelt, ich friere mir hier draußen den Arsch ab. Und fängst du jetzt an zu reden, Nikolai? Fick dich ins Knie. Alle haben sie gelogen. Alle. Er wird reden. Hast du gesehen, wie er die Kleine angesehen hat? Verdammt, was war das? Ein Bär? Ich habe Bären gejagt. Das ist kein Bär. Die Mansi. Sie haben den Mienk gerufen, um die goldene Frau zu beschützen. Was machst du? Was wohl? Wir sehen, was da draußen los ist. Verdammte Scheiße! Wir müssen sofort weg hier! Was ist das? Ist doch egal, nur weg hier! Lasst mich durch! Rennt! Rennt um euer Leben! Das Böse. Es hat ein Gesicht. Es ist kein Monster. Es ist unschuldig. Unschuldig wie ein Kind. Scheiße, was war das? Ich hab keine Ahnung. Verschwindet! Sofort! Semyon, bist du das? Rennt! Es tötet ohne jedes Gefühl. Ohne Leidenschaft. Ohne Wertung. Friends, if they are They are enemies to be feared. They are truly enemies. Du musst dir das Böse zum Freund machen. Utilize their... Sonst ist es dein Feind. Primordial instincts to kill. Ich muss diesem Wahnsinn gerecht werden. Without feeling my passion. Aber wie kann ich das, ohne selbst wahnsinnig zu werden? Without judgment. Nördlicher Ural, 41. Quartal, 1989. Ja? Viktor, ich bin Katja. Gute Neuigkeiten. Die ersten Teile deiner Serie sind eingeschlagen wie eine Bombe. Sehr gut. Die Leute sind verrückt nach der Story. Wann kannst du wieder liefern? Wenn ich das nächste Mal an ein Faxgerät komme. Ich bin ja am Arsch der Welt. Drück auf die Tube, ja? Ich zähle auf dich. Tel Aviv. Ein paar Tage vorher. Herr Solotajov, Wodka und Kaffee wie üblich. Was steht denn heute in der Pravda? Ist die Mauer schon gefallen? Ja. Geht es Ihnen nicht gut, Herr Solotajov? Sie sind ganz blass. Sie brauchen den Tisch in nächster Zeit nicht für mich freizuhalten, Jakob. Sie verreisen? Einmal voll tanken, bitte. Vishai. Ein paar Tage später. Was führt Sie in diese gottverlassene Gegend? Kennen Sie einen Viktor Djatlov? Der Reporter? Mhm. Ist vor 3 Tagen hier durchgekommen. Ich muss ihn sprechen. Wissen Sie, wo er hin wollte? Hoch zum Pass. Macht 48,90. Behalten Sie den Rest. Onkel Vanya, es gibt's. Du wirst nicht glauben, wen ich gerade gesehen habe. Den Bruder von Nikolai, Semyon Solotajov. Er ist alt geworden, aber er ist es. Nach all der Zeit. Sag was Drastschoni Bescheid. Und er soll seine Säge mitbringen. Hat mal, wer gerade an der Tankstelle von Ivanov aufgetaucht ist. Hä? Semyon Solotajov. Solotajov! Endlich! Dann hat sich das Warten also doch gelohnt. Hoffen wir mal, dass er wirklich das Versteck kennt. Warum sollte er sonst zurückkommen? Heute Nacht ist er dran. Nikolai hat mir nie etwas gesagt. Wirklich. Du lügst. Wo ist die Baba? Wo ist die goldene Frau? Ich weiß es nicht. Steckst du mit Jakob unter einer Decke? Da ist er, wo die Baba ist. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bringen wir es zu Ende. Erst dieser Reporter und jetzt Semyon Solotajov? Das kann kein Zufall sein. Ist Jaklov. Immer noch dort oben. Seit gestern. Soll ich jemand zum Pass schicken? Nicht nötig. Wenn er mit Solotajov unter einer Decke steckt, dann kommt er zu uns. Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Not unless you were ready to take it all the way. No matter what happened. Verlasse nie das Boot. Außer alle anderen kommen mit dir. So lautet die Regel. Ich habe die Regel gebrochen. Ich habe das Boot verlassen. Bitten Sie mich gefälligst los. Was wollen Sie mit dem Benzinkanister? Was machen Sie? Hören Sie damit auf! Schauen Sie mich so an. Stimmt etwas nicht? Wenn Ihnen nach Holz hacken ist, der Stapel ist draußen. Es sind dieselben bösen Menschen. Sehr böse Menschen. Der Himmel hat sie verstoßen. Ein Herz, dessen Flamme nach unten zündet. Das Symbol für brennenden Hass. Typhoon. Was wollen Sie mit der Säge? Dort ist das Tor zur Hölle. Dort warten der Teufel auf Sie. Manche bleiben für immer in der Zeit gefangen. Horror and more terror are your friends. If they are not, ich habe das Böse gesehen. Then they are enemies to be feared. Das absolut Böse. They are truly enemies. Es hat ein Gesicht. Und es hat die Kraft, es zu tun. Habt ihr sowas Schönes schon mal gesehen? Was ist das? Sieht aus, als würden die Engel vom Himmel fallen. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 9. Epilog.